Briefe zu. Gleich vor das Haus, Mordapplaus. Wer dahinter geht, dann alle Tiere raus. Tim Eck schrie Komplott, Komplott. Und alle Affen passen fort. Gleich krank, hatte kein Feeling für einen guten Punk. Das Nassau verlor sein Horn, nur noch Nase. Der Rock'n'Roll brachte es in Ekstase. Kakacho in Frankfurt der Zoo. Kakacho in Frankfurt der Zoo. Kakacho in Frankfurt der Zoo. 1, 2, 3, super geil. Kakacho in Frankfurt der Zoo. Kakacho in Frankfurt der Zoo. Kakacho in Frankfurt der Zoo. 1, 2, 3, halali. Tim Eck, der wurde bald abtransportiert. Krakatschow hatte ihn sehr schockiert. Doch die Schuhe wurde immer härter. Da rockte und rollte sich die Boa um den Wärter. Krakatschow in Frankfurt der Zoo. Krakatschow in Frankfurt der Zoo. Krakatschow in Frankfurt der Zoo. Und doch Stress auf die Fresse. Krakatschow in Frankfurt der Zoo.